hat der Hans den Zapfen wieder auf die Flasche gesteckt und die Flasche einen alten Platz unter die Wurzeln geschoben. Der Geist aber fängt an zu jummern. Nein, also, da bin ich nicht, du undankbarer Kerl. Jetzt bleib, wo du bist. Und er ist ein paar Schritte weggelaufen. Aber der Geist fängt wieder an zu rufen. Ja, Mius, es tut dir nichts mehr zu leid. Ganz sicher nicht. Ich gebe dir gleich so viel Wunsch. Nein, dir trau ich nicht mehr. Warte, bis du einen Dümmeren findest. Ja, Mius, ich gebe dir etwas Wunsch. Alle Leute kannst du gesund machen. Ich verspreche das. Der Hans ist stehen geblieben und hat gedacht, das wär's denn. In dem Fall will ich wagen. Er geht zurück und züchtet Zapfen wieder aus der Flasche. Der Geist kommt raus. Zuerst wie ein kleines Räuchli. Wird grösser und grösser und grösser. Und schon ist es wieder so kühl von vorig. So, und jetzt kommt die Lohne. Nimm das Türchen. Wenn ich mit der einen Gesicht über einen wunden Strich oder sogar über ein offenes Bein, den Hals sofort. Beide Seiten kannst du über Stahl und Eisen streichen und alles wird sofort in Silber verwandelt. Danke dir, dass du die Dose schaust. Und dann ist der Geist ganz durchsichtig geworden und wie ein Nebel zwischen den Bäumen verschwunden. Hans aber hat das Tüchlein in den Sack geschoppt und ist zurück zum Vater. Der hat geschumpfen. Du bist aber lange rumgestrielt. Ja, doch denkt, an dir habe ich keine echte Hilfe. Der Hans hat geschmunzelt. Warte noch, Vater, ich will sie jetzt nachholen. Komm, immer taxt. Wo ist der Tischbaum? Den will ich umhauen. Aber zuerst muss ich taxt noch ein bisschen putzen. Er riebt mit dem Tüchlein drüber und sofort ist die Axt aus Silber gewesen. Mit einem grossen Schwung hat er sie im Baumstamm hineingehauen. Aber die silbrige Axt war natürlich zu weich und hat sich verbogen. Wo der Vater das sah, fängt er an zu futtern. Du bist doch ein Tollpatsch, du. Hätte dich noch nicht mitgenommen. Ich hab doch gedacht, es ging alles letzt. Jetzt hast du dem Nachbar seine Axt kaputt gemacht. Wie soll ich jetzt die zahlen? Du hast es aber wirklich nur im Kopf und nichts in den Händen. Der Hans aber hat gesagt, ich muss jetzt nicht den Kopf hängen lassen, Vater. Komm, wir machen Feierabend. Weisst, ich gehe dann in die Stadt, gehe die Axt verkaufen. Und von dem Geld kann ich dann dem Nachbarn mehr als eine Axt kaufen. Warte nur, es kommt schon alles recht raus. Der Vater hat den Kopf geschüttelt und vor sich her gebrummelt. Mehr als eine Axt. Gackelhaare. Eine alte, verräumte Axt verkaufen. Da wirst du dem viel überkommen. Er ist traurig heimgezottelt. Der Hans aber ist fröhlich in die Stadt zum Goldschmied und hat ihm die silbrige Axt gebracht. Mehr als 1000 Franken hat er dafür bekommen. Er kauft dem Nachbarn die teuerste und schönste und beste Axt der ganzen Stadt, rennt heim, legt sie dem Vater auf den Tisch und den Haufen Geld dazu. Dem Vater sind vor lauter Staunen fast die Augen zum Kopf ausgetrollt. Und als er ihm die Geschichte mit dem Geist erzählt hat, lacht der Vater über das ganze Gesicht und sagt, es ist halt doch gut, wie man es auch im Kopf hat und nicht nur in den Händen. Als der Hans ins Nachbarhaus kommt, geht die Axt bringen, war dort gerade eine grosse Aufregung, weil nämlich die alte Großmutter die Stege durchgebürzelt ist und sich das Bein gebrochen hat. Sie hat ganz schüchtern gejummert. Oje. Au, dass das jetzt hätte passieren müssen. Die halt doch nachher, wachsen doch nicht mehr zusammen. Oje. Jetzt kann ich meiner Lebtag nicht mehr laufen. Aber der Hans hat sie tröstet. Das ist nicht so schlimm, Großmutter. Wartet ihr noch, da bringe ich schon wieder in die Torne. Ja, ich bin nicht vergeben so lange in die Schule. Wo habe ich jetzt mein Tüchchen? Ah, da, so. Jetzt darf ich aber nicht die falsche Seite nehmen, sonst kommt denn die Großmutter noch einen silbrigen Haxen über. Sodeli, Sodeli und schön das Tüchchen aufs Beinli legen. Und jetzt steht auf. Mit dem Bein könnt ihr wieder tanzen wie der Lump am Stecken. Und richtig, kaum ist das Tüchli auf dem gebrochenen Bein gewesen, sind die alten Knochen wieder ganz geworden und die Großmutter hat besser laufen als vorher. Von da an ist es dem Hans und dem Vater gut gegangen wie noch nie. Der Hans ist noch mal auf die Hochschule fertig studieren und ist der berühmteste Doktor geworden von der ganzen Welt. Und der Vater, der hat sich ein ganz schönes Haus bauen lassen, mit viel Silber, ein silbriges Dach, ein silbriger Gartenhag, eine silbrige Badwanne und sogar ein silbriges Zahnbürstli. Und hat auf die alten Tage nicht mehr arbeiten. Vom Geist Mercurius aber hat man nie mehr etwas gehört. Aber gellet, wenn er im Wald mal so eine gespässige Flasche findet, so machen sie lieber nicht auf.